当时大概有20年前，从两三个基督徒开始奉主耶稣基督的名在这团聚，一直发展到我们今天的查经班，然后到今天的我们的第一次的主日崇拜。我们要真正看到真的神在我们中间的奇妙的大功，神真的不断地带了无数的华人来到我们这个团契，在这里认识主耶稣基督，在这里来真正来学习他，来最终地得到他，成为他的儿女。然后神又带他们到世界各地，到德国各地，又到回到中国，又把这福音的种子从我们这个团契又带到世界各地。真的，我们都为着神使用我们这样一个团契，也献上我们的感恩。真的求神继续大大的使用我们的团契，使用我们这中间的弟兄姊妹，让我们都能够认识他，能够得到他。我们为今天的日子献上我们的感谢。我们也感谢真的这个法兰克福华人教会是我们的团契的所在教会，真的多年来对我们查经班的支持和帮助，也感谢他们当时的密西用那对我们的一直的帮助。本来今天密西用的牧师本来是说可以来，但今天他临时有别的事情，所以他下次主日崇拜才会参加我们的主日崇拜。所以今天我们法兰克福教会里面两位牧师，特别是邓传道和丹尼尔牧师，也都在我们中间，还有几位弟兄姊妹，董事会执事会的几位弟兄姊妹吴清荣、王梅，还有这个林秀梅姊妹，那他们都在也来到我们中间，我们真的表示感谢。这也是下面呢，我们也请邓传道真的有个很短的勉励，好吗？好，谢谢。 弟兄姊妹朋友平安，我是法兰克福的邓秀珍传道哈。那我们很高兴也很荣幸今天能够在这里跟你们见证这个历史的时刻哈，达姆第一次主日崇拜。那我们很高兴，特别是我们法兰克福听到你们有这样的机会来崇拜，真的是看到神的恩典在你们身上。就王弟兄刚才分享的，就把人天天的哈加到你们的团契身上哈。那所以我们法兰克福整个执事会啊、董事会都很支持你们有这样的一个这个主崇拜，所以我们是很愿意在各方面能够配合你们的、支持你们的，我们都愿意哈。所以首先就是第一天就是让派丹尼尔牧师过来给你们证道哈，这个是很是我们的荣幸，能够有这样的机会我们合作。其实我们都是一家人哈，我们都是在主里面是同一个家，不分地域哈。所以你们在这边因为地方就是距离远的缘故，是没能去我们法兰克福教会，我们都理解的哈。所以你们有自己这个地方能够聚会是真的神的恩典。那我们也听到这个为了这个聚会能够进行，已经祷告了一段很长时间啊，这今天真的能够有这样机会能参与在当中，这个是真的很高兴，也为主来向你们感谢。那希望就是以后每个月你们都能够在这边好好的聚会，那希望以后你可以带更多的人来到这边来敬拜神。好，那我们请代表法兰克福教会来谢谢王弟兄跟的你小东姊妹，他们也经常给我们法兰克福有很多支持的哈，所以我们是互相帮忙哈。那在组里面就是这样哈，那我们也很高兴，像再过两个礼拜，你们也可以到法兰克福去见证几位弟兄姊妹，你们当中的弟兄姊妹洗礼哈，这个也是我们可以一起来敬拜神的机会，所以欢迎你们也到时候来参加。好， 谢谢邓传道。好，我们现在奉主耶稣基督的名开始我们今天的 主日崇拜。我们先有一段时间安静我们的心，以色列啊，你要依靠耶和华，他是你的帮助和你的盾牌。亚伦家啊，你要依靠耶和华，他是你们的帮助和你们的盾牌。你们敬畏耶和华的，要依靠耶和华，他是你们的帮助和你们的盾牌。耶和华向来眷恋我们，他还要赐福我们，要赐福给以色列的家，赐福给亚伦的家。凡敬畏耶和华的，无论大小，主必赐福给他。凡耶和华愿耶和华叫你们和你们的子孙日渐加增，你们蒙了造天地是耶和华的福。天是耶和华的天，地他就给了世人。死人不能赞美耶和华，下到寂静中的也都不能，但我们要称颂耶和华，从今时直到永远。你们要赞美耶和华。我们现在来一起起立，我们来一起祷告。创造天地，天地万物，又赐生命气息给我们的天父，给我们的天父上帝，我们感谢赞美你。天父啊，我们世人算什么？不过如宇宙中的一滴灰尘，你竟眷顾我们。你虽住在至高的居所，却与心灵谦卑的人同居。谁能诉说你的大能？谁能表明你一切的美德？谁能按着你该受的敬畏，晓得你的愤怒呢？但是阿爸父，我们感谢你。我们虽然污秽不堪，别以为于粪土，如粪土，但是你竟没有丢弃我们。当我们还在背逆你的时候，故意阻挡你的时候，你早已赐下你的爱子耶稣基督，为我们担当了十字架上的刑罚。天父，我们感谢你拯救我们，脱离那罪恶的权势和那极大的死亡。感谢你带我们归家，感谢你让我们成为你的儿女，感谢你每天与我们的同在，感谢你带领我们进入你的真理，感谢你让我们可以站在你面前向你祷告，为你歌唱。亲爱的天父，愿你悦纳我们的敬拜，愿你的圣灵感动我们今天在这里的每一位，无论是已经成为你的儿女的，还是正在寻求你的，求你使我们早早地保得你的慈爱，好叫我们的一生一世欢呼喜乐。愿你树立我们手所做的功，我们手所做的功愿你坚立。亲爱的天父，唯独你是至高直到永远，求你与我们同在，奉主耶稣基督的名求，阿们。好，我们还一起还保持站立，我们下面用我们的歌声来赞美我们的上帝，你真伟大。 重担，流血舍身，为要赦免我罪。我灵歌唱，赞美救主我神，你真伟大。 天父上帝，我们感谢赞美你，感谢你赐给我们这样时光和地点来敬拜你。我们感谢你，我们赞美你，只因我们生命的本源来自于你。你的爱何等伟大！在2000多年前，你赐下你的爱子来到人世间，显明你的道，为我们的罪孽担当，在十字架上流血牺牲，洗净我们的罪孽。这样的爱是何等的奇妙，何等的伟大！我们要爱你，我们要爱人如己，我们要彼此相爱，因为你深深地爱着我们。 心诚意，用我全力爱你，敬拜你，让你荣耀充满全地，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱你，超越生命中一切，深深爱你，耶稣，深深爱你。深深爱你，耶稣，我爱你，超越生命中一切。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣。 让我们得着不朽的生命和能看见你的荣耀，也请你帮助我们更深地隐藏在你的爱里面，住在你的光中，并得以见光，直到那一日在你的宝座前，我们要欢乐，我们要欢乐，我们要欢喜快乐，将荣美和荣耀归给你，因为羔羊分取的时候到了，心腹给自己预备好。下面这首歌，请弟兄先开始唱。 你守 下面是今天的正道的时间，我们正道是今天由丹尼尔牧师正道，然后我们由德语翻译成中文是由左岩姊妹。好，把下面的时间交给丹尼尔牧师。 大家好，大家平安，感谢我们的左岩姐妹，她今天辛苦的翻译。我可能先短短的自我介绍，我叫丹尼尔·海姆斯，我们家有两个小孩，我们住在法兰克福，我们在法兰克福华人教会服事，也同时在小小的一个德国教会服事，我们以前在台湾服事。Darf mich vielleicht kurz vorstellen? Mein Name ist Daniel Frey. Ich bin verheiratet. Wir haben zwei Kinder. Ich bin in der chinesischen Gemeinde Frankfurt zum Dienst und auch hier regelmäßig im chinesischen Bibelkreis und auch in einer kleinen freien evangelischen Gemeinde in Frankfurt-Salzheim. Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute bei diesem besonderen Gottesdienst dabei sein kann. 我非常高兴今天能够在这里参加主日崇拜。 Ja, immer wenn man etwas zum ersten Mal macht, wenn etwas eine Premiere ist, dann ist das was ganz Besonderes und heute ist so ein ganz spezieller Tag. 凡是第一次做的都是很重大的，很特别的，今天就是一个很特别的日子。 Ja, wir feiern nämlich den ersten Gottesdienst in chinesischer Sprache in Darmstadt. 我们今天来共同庆祝用汉语来做的主日崇拜在 Darmstadt. Und ich möchte mal kurz alle die bitten, die regelmäßig in den chinesischen Bibelkreis Darmstadt gehen, dass ihr mal kurz die Hand hebt und mich bei euch allen bedanken, dass das heute möglich geworden ist. 我希望大家能举下手，经常能在我们这个隔壁参加，就是每周五的查经班活动的人，请大家举下手。谢谢大家。 Ja, vielen Dank euch an. Ja, ich habe gedacht, wenn wir heute diese Chance haben, einen Premieren-Gottesdienst zu feiern, dann sage ich vielleicht kurz ein paar Sätze dazu, was es überhaupt bedeutet, Gottesdienst zu feiern. 今天有这样的一个机会，既然是我们第一次来庆祝主日崇拜，那我就想利用这个机会讲一下到底什么是主日敬拜。 Zumindest auf Deutsch steckt in dem Wort Gottesdienst drin, dass wir Gott dienen möchten. 起码在德文里面是这个意思，就是服侍神。 Man könnte auch andersrum sagen, es steckt drin, dass Gott uns dient. Es steckt beides drin in dem Wort Gottesdienst. 也可以反过来说，是神来服侍我们。 Und ich möchte mal einen Vers aus Römer 12 vorlesen, wo es darum geht, wo Paulus sagt, was für ihn eigentlich Gottesdienst bedeutet. 我们现在看一下罗马书第十二章第一节里面，到底什么是主日敬拜啊？ Und zwar, ich denke, es...Wir haben heute viele verschiedene Bibelworte und ich bitte vielleicht die Zoyen, dass sie immer nur das Chinesische liest und alle, die es nicht verstehen können, auf Deutsch mitlesen. Dann kommen wir ein bisschen schneller durch. 我用中文念一下。 所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。罗马书十二章第一节。 Also wenn wir den Apostel Paulus hier ernst nehmen, dann ist eigentlich unser ganzes Leben als Christen ein Gottesdienst vor Gott und nicht nur eine Veranstaltung am Sonntag. 如果我们按照使徒罗马保罗的话来理解呢，就是说我们对主日敬拜的理解呢，不是说只是在星期天一次性的这种礼拜活动，而是一生都要服侍神，来敬拜神。 Und vielleicht fragst du dich jetzt, warum machen dann fast alle christlichen Gruppen zusätzlich zu Hauskreisen und Bibelkreisen sonntags auch noch eine extra Veranstaltung, die sie Gottesdienst nennen, wenn doch unser ganzes Leben ein Gottesdienst sein soll? 那请问大家一下，就为什么我们除了来查经班，来那个有除了就是说大家的这个家庭聚会以外，还在大型的这些基督教组织里，在星期日还有就是比较规律的主日敬拜呢？ Und wenn wir in die frühe Kirchengeschichte hineinschauen, dann sehen wir, dass sich Christen relativ bald regelmäßig getroffen haben zum Beten und Bibellesen, aber dass sie auch bald gemerkt haben, es liegt ein besonderer Segen darauf, wenn sie eine besondere Veranstaltung haben, wo sie verschiedene Elemente wie Beten, Bibellesen, eine Predigt miteinander verknüpfen. 因为在那个早期的教会里，大家就已经，门徒们就已经知道了，一个神特别的祝福呢，就是不光是在祷告和查经聚会，而且也是，有更多的就在这种特殊的聚会的时候，有更多的成员来参加，来聚集在一起。 Und wir schauen uns jetzt einen Vers aus der Bibel an, auch wieder von Paulus in 1. Korinther 14, wo er von so einer Art frühem Gottesdienst berichtet, obwohl das damals noch nicht Gottesdienst hieß. 我们看一下哥林多前书，就保罗写哥林多前书里面14章26节这里面的这段话，虽然那个时候主日敬拜这句话还没有真正的出现，我念一下，弟兄们，这却怎么样呢？你们聚会的时候，个人或有诗歌，或有教训，或有启示，或有方言，或有翻出来的话，凡事都当造就人。 Also, obwohl hier noch nicht das Wort Gottesdienst steht, wird hier doch klar von einer Veranstaltung mit gottesdienstlichen Elementen berichtet. 虽然在这里头主日敬拜这个词并没有真正的出现，但是敬拜的里面的意义已经出来了，就是说里面的元素和组成部分已经出来了，就表达出来了。 Und wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, dann dauert es auch nicht lange, nämlich im Jahr 150 nach Christus berichtet dann Justin der Märtyrer von richtigen Gottesdiensten in unserem Sinne, also einer Veranstaltung mit einer Predigt, mit Gebeten und der Feier des Abendmahls. 如果我们从历史上看，在公元150年的时候，那个时候的殉道者 Justin 他就有就是把这个敬拜的内容已经讲出来了，就是正道、代祷，还有庆祝我们的圣餐。 Und von uns aus betrachtet ist es ein bisschen schade, dass sich dann in der alten Kirche relativ schnell eine Tradition entwickelt hat, wo ganz stark Wert darauf gelegt wurde, dass Gottesdienst nur von besonders geweihten Menschen, also von Priestern oder Pastoren durchgeführt und geleitet werden dürfen. 可惜在过去的古老的教会里慢慢养成了一个传统，就是那些只有受膏的牧师或者神父才可以来主持和正就主持正道和那个主持这个主日崇拜活动。 Das hat dann dazu geführt, dass es bis zur Zeit von Martin Luther sogar so war, dass noch nicht einmal die Gemeinde Lieder singen durfte. Also der ganze Gottesdienst wurde im Prinzip nur von dem Priester und den Mönchen durchgeführt und die Gemeinde ist nur da gesessen und hat den Gottesdienst verfolgt, mehr oder weniger passiv. 就直到马丁路德的时代，那个时候的主日崇拜都不允许普通的就是教徒来主持，连首歌都不能唱，只能是牧师来主持，是这个意思。 Und dann hat Martin Luther das wieder zumindest angefangen, dass die Gemeinde sich bei den Liedern beteiligen kann. Und er hat angefangen, deshalb auch ganz viele Lieder zu schreiben, weil es ihm wichtig war zu zeigen, Gottesdienst, da feiern alle zusammen Gottesdienst, nicht nur ein Pastor oder ein Priester. 在马丁路德时代以后呢，就可以有就普通的教徒可以来写诗歌，可以来唱诗歌。 Und erst die freien Gemeinden, die so in den letzten 100-150 Jahren entstanden sind überall auf der Welt, haben dann diese Trennung in Pastor und Gemeinde mehr oder weniger ganz aufgehoben. Und wir sagen heute, die aktive Beteiligung am Gottesdienst, die entscheidet sich nicht an einem besonderen Amt, sondern an dem Bekenntnis zu Jesus Christus. 就是在过去的150年里面，产生了就是自由教会。在这个自由教会里头呢，不光是只有牧师，就是说就是受过神学教育的牧师，而且也可以就是普通的这个主内的弟兄姊妹也可以来主持参加。 Ich muss vielleicht kurz erklären auch auf Chinesisch, weil also wir übersetzen oft freie Gemeinde mit Zio Jiaohui, aber es gibt auch Zio Pai und das ist dann etwas anderes. Das ist dann, bedeutet dann mehr eine liberale Richtung von Theologie, aber in dem Sinne heißt es einfach unabhängige Gemeinde. Also unsere Gottesdienste sind aber auch ausdrücklich offen für Menschen, die selbst keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben und einfach neugierig sind, mehr von Gott zu erfahren. 就是我们基督教的这个做礼拜呢，也对那些就强调公开对那些人，就是虽然他们没有本人没有和那个基督就是没有还没有真正认识基督，但是很渴慕很新奇来了解主耶稣基督的话， Ja, da freuen wir uns ausdrücklich drüber, aber wir bitten halt auch um Verständnis, dass wir solche Personen jetzt nicht bei Leitungsaufgaben im Gottesdienst beteiligen und dass sie dann auch nicht an dem Abendmahl aktiv teilnehmen, nicht weil wir denken, Christen sind etwas Besseres, sondern weil wir in unserem Verständnis als Gemeinde den Leib Jesu abbilden. 我们请大家在这里谅解一下，就是说这些人呢是不能够主持那个，就是虽然他们很渴慕很想了解主耶稣，但是在他们没有成为基督徒之前呢是还不能够来主持服事这个主日敬拜活动的，也不能够领圣餐，并不是说作为基督徒要比这些非基督徒要好一些，而是因为我们对那个信仰的理解呢是我们的团契代表了主耶稣的样式。 Und unsere große Hoffnung ist es aber, dass Menschen, die Gott noch nicht kennen, vielleicht gerade auch durch den Gottesdienst, neugierig werden auf Gott und sich dazu entschließen, auch Christen zu werden. 我们最大的盼望呢，就是通过我们的主日崇拜，让这些还不认识主耶稣的人，而能够认识他，而能够信靠他，而来受洗。 Und wenn ihr dazu eine Frage habt, was es heißt, Christ zu werden, oder wenn ihr auch überlegt, eventuell euch taufen zu lassen oder noch da eine Frage habt, dann dürft ihr gerne nach dem Gottesdienst auf Dong Chuan Dao oder auf mich oder auf Wang Yongqi oder Li Xiaodong zugehen. 如果大家对这个到底什么是基督徒又想受洗愿望或这样的问题的话，可以到丹尼尔牧师那里，到邓传道那里，或者是王永琪、小东那里来咨询，很欢迎大家。 Die meisten von euch wissen sicherlich, dass vor zwei Wochen ein ganz besonderes Fest in der christlichen Kirche war. 我们大家知道，在两周前呢，是我们世界教会的一个特别的日子，生日。是教会的生日。 Genau, wir haben nämlich Pfingsten gefeiert, die Ankunft des Heiligen Geistes, und wir sagen oft, Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche. 对，就是五旬节，也就是圣灵降临节，这也是一个教会的诞生的生日。 Und ich habe gedacht, wenn Pfingsten schon der Geburtstag der weltweiten Kirche ist, dann passt es eigentlich, wenn wir heute am Geburtstag der Gemeinde in Darmstadt uns mit diesem Bibeltext mit Pfingsten beschäftigen. 正好是接着这个五旬节或者圣灵降临节，那我们正好今天也是我们达姆用汉语来主持的这个主日敬拜活动，也是一个第一个生日，正好很合适。The ersten Christen damals in Jerusalem, die sich nach der Himmelfahrt von Jesus getroffen haben, die haben sich an dem Pfingsttag in Jerusalem versammelt, um zusammen zu beten. 那个时候，第一批的门徒呢，他们在主耶稣升天以后，在耶路撒冷聚集，在圣灵降临节的时候，在耶路撒冷汇集来共同的祷告。 Sie haben eigentlich schon seit langer Zeit gewusst, dass Jesus in den Himmel zurückkehren würde und dass dann kurz danach er ihnen den Heiligen Geist schicken würde. 他们很长时间来其实就知道耶稣在升天升到他的父神那里以后会有圣灵的降临恩赐。 Schon bevor Jesus öffentlich aufgetreten war, hatte Johannes der Täufer darauf hingewiesen. 在耶稣就是讲这个话之前，那个施洗约翰就已经提到过了。 这是在马太福音第三章第十一节里写道：施洗约翰说：“我是用水给你们施洗，叫你们悔改。但那在我以后来的，能力比我更大，我就是给他提鞋也不配。他要用圣灵与火给你们施洗。” Also hier hat Johannes schon darauf hingewiesen, dass der Heilige Geist kommen würde. Das ist diese Taufe mit Feuer, von der hier die Rede ist. 施洗约翰在那个时候就提到了，就是耶稣的施洗是用圣灵和火来施洗。 Aber auch Jesus hat in an verschiedenen Stellen darauf hingewiesen, dass der Heilige Geist kommen würde. 耶稣也在不同的地方提到了圣灵会降临。 这是约翰福音第十四章第二十六节里写道：“但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵。” 他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。 Und auch nach seiner Auferstehung, also bevor Jesus in den Himmel dann wieder gefahren ist, hat Jesus darauf hingewiesen. 在耶稣复活以后，在他升天以前，他又提到了，这是在使徒行传第一章第八节里写到的。 耶稣对他们说：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。” Also wie gesagt, schon seit Johannes dem Täufer konnten eigentlich die Jünger sich darauf vorbereiten, dass eines Tages der Heilige Geist kommen würde. 就是说在施洗约翰其实讲过这话以后，这些门徒们就应该知道了圣灵会降临。 Aber die Jünger, die waren Menschen wie wir, die haben manchmal nur so mit halbem Ohr zugehört. 但是门徒们就像我们一样，没有真正的认真的听，可能一耳朵进一耳朵就出了。 Und vor allem auch Dinge, die für sie schwer zu verstehen waren, wie zum Beispiel diese Sache mit der Taufe mit dem Heiligen Geist, das konnten sie nicht verstehen, die haben sie oft schnell wieder vergessen. 比如说，尤其是用圣灵来受洗，这句话对他们太难理解了，所以他们也很快把它忘记了。Aber seit der Auferstehung von Jesus war etwas grundlegend anders geworden. 但是从耶稣复活以后呢，发生了一个根本质性的一个改变，就是大的改变。Wir lesen hier in Apostelgeschichte 1, Vers 3 von einer Gewissheit, die die Jünger hatten. 我们读一下《使徒行传》第一章第三节，发生事情。他受害之后，用许多的凭证将自己活活的显给使徒看，四十天之久，向他们显现，讲说神国的事。Die Jünger hatten jetzt eine ganz andere Gewissheit, dass die Worte von Jesus wirklich Kraft haben. 门徒们现在有了一个确信，确信就是耶稣的话是有能力的。 Und weil sie gesehen haben, dass er den Tod besiegen konnte, war aus einem oft zweifelnden und schwankenden Glauben war eine Gewissheit geworden. 就是门徒们真的就相信，就是从一个怀疑的和动摇的信仰里变得坚信起来了。 Und ich möchte dich jetzt fragen heute Nachmittag, wo würdest du dich, in welches Stadium würdest du dich einordnen? 我现在下午的时候想来问问大家，你们是在一个哪一个阶段里面？ Vielleicht geht es dir auch wie den Jüngern in den 3,5 Jahren, in denen sie mit Jesus durch Israel zogen. 有可能你们还在这个阶段，就是像主耶稣的门徒们在跟着耶稣三年半的那个时间里面。 Das war so ein Schwanken zwischen Glaube und Zweifel. Mal waren sie sich sicherer, jawohl, Jesus ist der Messias, und dann haben sie ein Wunder gesehen und es war toll, und am nächsten Tag haben sie wieder gedacht, ich weiß nicht so ganz, ob ich mich auf Jesus verlassen kann. 这是一个不是很稳定的一个阶段，就是他们有时候看到了神迹就相信了，但有的时候又不会很相信的一个这么一个阶段。 Ich hoffe natürlich, dass viele von euch sagen werden, ja, ich bin in dem gleichen Stadium wie die Jünger nach der Auferstehung. 我很期盼你们现在是在像门徒们在主耶稣复活以后的那个阶段。 Als sie gewusst haben, Jesus lebt und ich kann mich auf seine Worte verlassen. 就是我很坚信，就是主耶稣，能够信靠主耶稣的话语。 Um diese Gewissheit zu bekommen, da gab es allerdings eine Bedingung. 为了有得到这样的确信呢，是有一个条件的。 Und diese Bedingung war, sie mussten miteinander Zeit verbringen. 这个条件就是我们大家要相互的在一起相处，多处一些时间。 In den 40 Tagen zwischen der Auferstehung und der Himmelfahrt war Jesus ihnen immer wieder erschienen, den Jüngern, und zwar dann, wenn sie sich sowieso getroffen haben. 在主耶稣复活以后，在他升天前的这40天里头，门徒们，主耶稣多次的见到了门徒，向他们显现。 Und ihr kennt vielleicht diese Geschichte von Thomas, der an einem Tag nicht dabei war, als Jesus dann erschienen ist und der dann gesagt hat, ich kann das nicht glauben, weil ich war ja nicht dabei. 比如多马这个例子就是多马他那个时候就没有和这些门徒在一起，所以在主耶稣复活的时候他就没有看到，没有经历。 Und aus dieser Erfahrung von den Jüngern, da gibt es auch eine Lektion für uns heute. 从这些门徒的那个经验上呢，会给我们一个 eine Lektion, eine 一个教训。 Ja. wenn du auch so wie die Jünger eine Gewissheit bekommen willst, dass Jesus wirklich lebt, dass seine Worte Kraft haben und dass er wirklich auferstanden ist. 就如果我们要得到这么一个确信，就是真的相信主耶稣的话语，真的他是战胜了死亡又复活。 Dann ist eigentlich auch die gleiche Bedingung wie damals bei den Jüngern. Du musst Zeit mit anderen Christen verbringen. 这是和当时的那个条件其实一样的，就是要和其他的门徒们、其他的基督徒们在一起多。 Und da kann ich euch alle beglückwünschen, weil ihr seid ja alle heute Nachmittag hier, also ihr habt das schon ein Stück weit begriffen. 我祝贺大家，今天我们大家都聚集在这里，我们已经进了一步。 Jesus hat in Matthäus 18, Vers 20 versprochen, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte. 这马太福音十八章二十节里头有写到，就是说。就是有两三个门徒在一起的时候，主耶稣会显现在他们，就会和他们在一起。 Vielleicht denkst du jetzt, ja, das kann ich verstehen, dass Jesus leibhaftig unter seinen Jüngern war während dieser Zeit zwischen der Auferstehung und der Himmelfahrt. Vielleicht denkst du, ich kann das ja verstehen, wie dass Jesus damals die Jünger besucht hat in dieser Zeit zwischen Auferstehung und Himmelfahrt. 比如就是说，就是在主耶稣复活以后和在升天之前的这个时间， Also das kann man vielleicht gut verstehen, dass Jesus damals wirklich als Mensch leibhaftig anwesend war. 就是说，就是在耶稣复活以后和升天之 之前的这段时间里呢，当时主耶稣真的是在人们当中以人的样式出现显现。 Aber wie sollte er danach noch in der Mitte der Jünger sein, wenn er doch zu seinem Vater in den Himmel zurückgekehrt war? 那这之后，那他怎么能够在他们之间呢？因为他已经升天，升到他的父神那里去了。 Und weil Jesus gewusst hat, dass seine Jünger weiterhin so einen Halt brauchen würden, deshalb hatte er ihnen den Heiligen Geist versprochen. 但主耶稣知道，就是这些门徒们需要一个支柱，在他升天以后。 Und die Jünger und Jüngerinnen, die haben diese Worte Jesu ernst genommen. 这个时候呢，这些男女门徒们就将主耶稣的话真的很当真了。 Wir lesen davon, wie sie sich täglich getroffen haben und dafür gebetet haben. Das Interessante ist, dass von Anfang an die christliche Kirche eine Gemeinschaft von ganz verschiedenen unterschiedlichen Menschen war. 最有意思的是，基督教最开始的这个组织呢，是由各种各样层次的人组成的。 Wir lesen von armen und von reichen Menschen, von Juden und von Heiden und von Männern und von Frauen. 有穷人，有富人，有犹太人，有外邦人，有男人，也有女人。 Und vielleicht wisst ihr, dass es in der damaligen Gesellschaft eigentlich absolut unmöglich war, dass sich so eine Gruppe hätte treffen können. 在那个时代简直都是不可思议的，然后这些人能够聚集在一个组里面。 Es gab eigentlich ganz strenge gesellschaftliche Grenzen. 当时有非常严格的这个社会界限。 Und vielleicht wart ihr schon mal in einer jüdischen Synagoge. Dort ist es so, dass nur die Männer am eigentlichen Gottesdienst teilnehmen können und die Frauen, die würden bei uns alle oben auf der Empore sitzen. 就在犹太的这个教堂呢里面，就他们敬拜的礼堂里面，只有男人坐在里面，女人都会在另外的角落里面待着，要分开的。 Und weil das eben in der damaligen Gesellschaft eigentlich so strenge Grenzen gab, deshalb sagt Paulus, dass in der christlichen Gemeinde diese Grenzen aufgehoben sind. 就是因为当时的这个界限有这么的严格，但是保罗却把这个界限给打破了。我们看，做一下图类似。加拉太书第三章二十八节，并不分犹太人、希腊人，自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。 Da war also auch die Maria, die Mutter von Jesus, dabei in der ersten Gemeinde. 就是耶稣的母亲玛利亚也在第一个教会里头，在那里面。 Es war also quasi eine ältere Oma, würden wir heute sagen. Wahrscheinlich war sie auch schon Witwe zu dieser Zeit. 应该说她是个年老的妇人，那个时候她已经成为寡妇了，可能。 Und eigentlich hat man in der damaligen Gesellschaft von einer solchen Frau erwartet, sie bleibt jetzt zu Hause und macht einen ganz stillen, ruhigen Lebensabend. 那个时候的人可能就都会认为这么一个年老的妇人可能会在家里面，不会多做一些什么社会上的工作了。 Aber hier lesen wir, dass sie in Jerusalem war ein aktives Glied der christlichen Gemeinde. 但是我们在这里刚才经文里读到了玛利亚呢，却是一个真正的就是很积极的一个基督教里的一个成员，在耶路撒冷。 Und die Maria war dabei, als die Jünger und Jüngerinnen zusammen gebetet haben. 玛利就是当那些男女门徒们祷告的时候，玛利亚也在他们当中。 Und das Interessante war, die Jüngerinnen und Jünger haben dafür gebetet, dass der Heilige Geist kommen sollte. 最有意思的是呢，门徒们他们祷告的是请求圣灵的降临。 Und ich habe mir überlegt, so bequem wie wir heute sind, hätten wir wahrscheinlich gesagt, jetzt warten wir mal, bis wir den Heiligen Geist haben, dann haben wir so richtig Kraft, dann haben wir die Power von Gott und dann können wir anfangen mit dem Beten. 就是我们有的时候会这么想，就是比较懒惰的想啊，我们等一下吧，等到神的降临在我身上的时候，我再祷告吧。 Also können wir von den Jüngern lernen, dass wir so eine Wartezeit, wo wir nicht so spüren von der Gegenwart Gottes, trotzdem schon nutzen, dass wir auch dort schon Gott im Gebet anflehen, dass er neu eingreift in unsere Situation. Und hier lesen wir, dass nicht nur die Maria dabei war, andere Frauen noch und die Jünger, sondern es waren 120 Menschen dabei, also mehr wie wir jetzt hier sind. Und diese Leute haben sich zum Beten getroffen, ohne dass es groß organisiert worden wäre. Sie hatten einfach das Bedürfnis, sich gegenseitig zu treffen. Und das ist auch mein Wunsch für uns als Bibelkreis in Darmstadt, dass wir uns nicht nur deshalb treffen, wenn wir offiziell ein Programm haben, einen Termin ansetzen, sondern dass wir einfach gerne Zeit miteinander verbringen. Und dass wir nicht nur Zeit miteinander verbringen, sondern dass wir dann auch miteinander beten und miteinander mit Gott Gemeinschaft haben. Und Pfingsten lehrt uns, dass aus dem gemeinsamen Gebet von Christen etwas Großes entstehen kann. Wenn die ersten Christen sich nicht an Pfingsten getroffen hätten, um zu beten, dann wäre auch der Heilige Geist an diesem Tag nicht gekommen. Und das Verrückte ist, Gott bindet sich immer an uns Menschen, obwohl er uns eigentlich nicht bräuchte. 很有意思的是，很奇怪的是，神呢，总是会把我们带上。虽然，他并就是说，就是说理论上他就说我们怎么说，理论上他。 Ich sage mal weiter. Also theoretisch wissen wir zum Beispiel hier in Darmstadt, könnte Gott allen Menschen im Traum erscheinen oder sonst irgendwie ein Wunder tun, dass alle Menschen auf einmal erschrecken würden und sagen würden, jawohl, Gott ist da und ab jetzt glaube ich an ihn. Wir wissen, dass Gott das theoretisch machen könnte. Ja, 对，我们其实知道，其实神他在理论上他是有这个能力的，就是能够接触到我们，能够让我们。 Aber trotzdem macht er sowas ganz selten, sondern in der Regel möchte er uns als Gemeinde, als Christen gebrauchen, um Menschen zu erreichen mit dem Evangelium. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir zusammen beten, dass wir zusammen Gott bitten, dass er uns durch seinen Geist gut führt. 所以非常的重要的是我们要在一起祷告，要在一起跟随神呀。 Und am effektivsten ist es, wenn wir um etwas bitten, was sowieso schon in dem Willen Gottes liegt, was seinem Willen entspricht. 最最有效的是呢，就是我们祷告的事情呢，是神，也是神所期盼的，所期望的。 Das bedeutet es übrigens auch, wenn wir sagen, wir beten das im Namen Jesu. Dann bedeutet das nicht, wir müssen halt diese Formel sprechen am Gebet, sondern im Namen Jesu zu beten bedeutet, in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes zu beten. Und an Pfingsten haben sich jetzt also die ersten Christen getroffen, um zu beten. 在五旬节的时候呢，门徒们聚集在一起，一起祷告。 Und wir lesen jetzt die ersten 8 Verse aus Apostelgeschichte 2. 我们一起来看一下《使徒行传》第二章第一到第四节。五旬节到了，门徒都聚集在一起，突然从天上有响声下来。 好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子，又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们个人头上，他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才说起别国的话来。那时有虔诚的犹太人从天下各国来，住在耶路撒冷。这声音一响，众人都来聚集，个人听见门徒用众人的相谈说话，就甚纳闷，都惊讶稀奇，说：看哪，这说话的不都是加利利人吗？我们个人怎么听见他们说我们生来所用的相谈呢？ Die Nachfolger Jesu, die waren damals noch eine jüdische Gruppe. Also damals bei den allerersten Christen waren fast alle Christen ursprünglich Juden und haben sich deshalb auch im Tempel getroffen. 就是跟从耶稣，就是耶稣这些跟从者们呢，他们其实都是犹太人。然后好的。 Ja, und an diesem Tag, an dem Pfingsten, war ursprünglich ein Erntefest, so ähnlich wie Erntedank heute. 五旬节这一天其实是当时的丰收节，就是一个感谢神丰收的日子。 Und an diesem Tag haben die Jünger dann eine Ernte eingefahren, von der sie nicht zu träumen gewagt hatten. 在这一天呢，这些门徒们却有了一个意外的收获，梦想不到的收获。 Denn der Heilige Geist ist gekommen und wie wir gerade gelesen haben, er ist mit Macht gekommen, wie wenn ein Sturm vom Himmel weht. 在这一天呢，圣灵降临了，就像是圣经里刚才我们读到的，像一阵大风吹过。 Und ich möchte uns noch drei Punkte mitgeben, die ihr mit nach Hause nehmen könnt. 我想在这里再给大家讲三点，大家可以记在心里带回家。 Und das erste heißt, der Heilige Geist ermöglicht Kommunikation. 第一点就是圣灵可以让人们之间相互的交通能够成为现实。 Vielleicht lesen wir noch mal den Vers 6. Ja, 我读一下这个经文。这声音一响，众人都来聚集，个人听见门徒从用众人的相谈说话，就甚纳闷。 Die Menschen, die damals im Tempel waren, die haben zunächst einmal diese gewaltigen Phänomene gemerkt. Die haben gemerkt, es ist ein Sturm, es waren auf einmal Flammen da und da sind sie hingelaufen. 当时那些人呢，就是因为像一个奇迹一样的，因为有过大风刮过，有火焰一样的出现，所以他们就都跑了过去。 Aber am meisten hat sie gewundert, dass sie gemerkt haben, auf einmal hatten sie den Eindruck, die Jünger würden in ihrer Muttersprache zu ihnen reden. 但是最最让他们惊奇的是呢，这些门徒们用了，就是这些，因为他们参加的人不光是犹太人，就是也有外邦人，所以这些门徒却用了他们这些外邦人的家乡话，能跟他们来讲话。 Durch den Heiligen Geist wurde hier Kommunikation möglich auf einer ganz, ganz tiefen Ebene. 通过圣灵呢，能够让人们之间互相的交流呢，到了一个更深的层次。 Die meisten Juden, die damals im Tempel waren, die konnten sicherlich, obwohl sie aus dem Ausland größtenteils kamen, Aramäisch oder Griechisch verstehen. 就是这些犹太人呢，这些从外国回来的犹太人呢，他们虽然可以用，希腊语和那是一个叫阿拉米语，就是古叙利亚。闪族人的语言来交流，他们虽然能用这些语言来互相交流。 Also, obwohl sie eigentlich diese damalige Umgangssprache verstehen konnten, haben sie die Worte der Jünger in ihrer Muttersprache doch ganz tief berührt. 虽然他们用这些语言能互相能够理解，但是他们还是因为母语，因为说母语而心里头受到了更深的震撼，或者更深的交流，更好交流。 Und ich denke, das können viele von euch gut verstehen. 我想你们。大家在座的可能都很能理解。 Für viele von euch ist Deutsch eine Fremdsprache und selbst wenn ihr gut Deutsch gelernt habt, ist es doch was ganz anderes, wenn ihr mit jemand in eurer Muttersprache reden könnt. Ja, 在你们当中大多数人肯定，德文对你们来说都是一个外语。虽然你们学得很好，但是母语到底交流是另一个层面的。 Also der Heilige Geist ermöglicht Kommunikation. 这么说，圣灵是可以让我们人和人之间的交通能够成为现实。 Und neulich hat im Bibelkreis hier jemand gesagt, es ist so, wie wenn Gott an Pfingsten ein Stück weit diesen Fluch der Sprachenverwirrung bei dem Turmbau zu Babel zurückgenommen hätte. 就是在最近呢，我们查经班里有人曾经就问过这么一个问题，就是巴别塔时的那个神呢，那个咒诅让人的语言都混乱了。那是不是五旬节这个神的咒诅就可以让这个咒诅减轻一些呢？ Während es also bei dem Turmbau zu Babel die Strafe Gottes war, die dafür gesorgt hat, dass Menschen auf einmal nicht mehr miteinander reden konnten, war es an Pfingsten genau umgekehrt. 在巴别塔就大家搭塔的时候呢，那个时候神呢，因为是惩罚人，让就是统一的语言让这个语言混乱了，但是五旬节的到来呢，却让正好相反，让大家能够互相理解了。 Und ich denke, wir brauchen es heute auch ganz nötig, dass wir uns miteinander gut verstehen können, dass wir verstehen, was der andere sagt. 我觉得我们今天非常的有必要，也能够有这样的就是可能性，大家互相之间都能够很好的能够相互理解沟通。 Denn meine Beobachtung ist es, nicht nur gibt es Menschen mit verschiedenen Muttersprachen, sondern heute teilen sich die Menschen auch in immer mehr verschiedene Subkulturen ein. 就据我的观察呢，现在人就是说不光是有不同的语言，而且文化也有更下面有更多的层面。 Und so kann es da zum Beispiel dazu kommen, dass jemand, der zum Beispiel wie ich ganz viel in christlichen Veranstaltungen unterwegs ist, und das mit Menschen teilen möchte, die keine Christen sind, auf einmal merkt, wir haben gar keine gemeinsame Sprache richtig, um einander das klar zu machen, was das eigentlich bedeutet. 就比如像我，他就是牧师，他经常会参加一些就是基督教的一些活动，但是能深深的感到，就是和人和就是和这些人来交通的话，是这么的难，不是很容易。 Und das wäre mir ein Traum von mir, wenn Menschen, die mit uns reden, sich ganz tief angesprochen fühlen, dass sie nicht den Eindruck haben, oh, das ist irgendwie ein Christ, der verwendet Wörter, die verstehe ich nicht und das ist irgendwie komisch, sondern dass der Geist Gottes so etwas schenkt, dass Kommunikation möglich ist. 对我来说是一个梦想，就是我们在互相交流的时候，尤其是我用一些就是在讲道的时候或者是宗教的这些事情的时候，大家都能够打动大家的心，能够让这个交流能够成功，能够明白。 Und der zweite Punkt, den ihr mitnehmen könnt, ist der Heilige Geist reißt Grenzen nieder. 第二点呢，就是圣灵能够把界限去掉界限。 Ich habe vorher schon darauf hingewiesen, durch die Verbindung zu Jesus können die Unterschiede, die vorher da waren, in der Gesellschaft auf einmal wegfallen. 我刚才有讲到了，就是通过圣灵呢，可以把就是存在的界限可以去掉。 Wir lesen noch mal die Verse 17 und 18 und die sind eigentlich ein Zitat von dem Prophet Joel. 我们读一下《使徒行传》第二章十七到十八节，这其实是在旧约里头，约珥书里面提到的。神说，在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，你们的少年人要见异象，老年人要做异梦。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，他们就要说预言。 Also hier redet auch der Prophet Joel davon, dass Männer und Frauen prophetisch reden, dass alte und junge Menschen Visionen haben. Und es hat also niemand einen Vorrang. 那个时候约珥就已经提到了，就是说，是没有界限的， Es gibt alte und junge und Männer und Frauen. Ja, 就是老年人、少年人、男人和女人，他们都就是会说预言。 Und das war damals zu der Zeit von dem Prophet Joel noch skandalöser wie zur Zeit von Jesus. Damals waren die Grenzen in der Gesellschaft sogar noch strenger und trotzdem hat damals schon Gott das durch den Prophet Joel vorausgesagt. 在那个时代就简直是更不可思议了，那个时候更加的要严格，但是这个先知约珥呢，就把这个 讲了出来，就是男人这个界限不存在的这个预言。 Also ihr könnt euch vorstellen, dass die Zuhörer damals an Pfingsten ziemlich verwirrt waren. 大家可以想象，在五旬节的时候，那些听众们真的是就是觉得不可以理解一些东西啊。 Also sie haben gedacht, auf einmal scheint es eine Gruppe zu geben, da gibt es gar keine gesellschaftlichen Grenzen und dann gibt es diese Phänomene, Sturm, Feuer. 就他们看到了这些简直不可想象一些现象，什么大风吹过呀，火焰呐，没有界限呀。 Und deshalb heißt es in Vers 12, dass sie erstaunt und ratlos einander gefragt haben, was das wohl bedeuten soll. In Vers 12 heißt es, erstaunt und ratlos haben sie sich gegenseitig gefragt, was hat das zu bedeuten? 就在第十二节里头，这有讲到吗？ 没有。 在第十二节里头有讲到了，没有这个界限了。 Deshalb hat dann Petrus eine lange Predigt gehalten. 所以呢，彼得呢就讲了一段很长的讲道。 Und daraufhin hieß es.In Vers 41, 3000 Menschen, 3000 Menschen sind an diesem Tag zu der christlichen Gemeinde dazugestoßen. 在这个四十一节里讲到，就是有三千人在这一天，三千人里有相信主耶稣，愿意信靠他。 Und wisst ihr warum? Es war nicht wegen dieser außergewöhnlichen Phänomene, sondern es war darum, weil sie bereit waren, umzukehren. 大家知道这为什么呢？这并不是因为这些异象，而是因为他们明白了保罗的这个讲道，因为圣灵的工作。 Und deshalb ist der dritte und letzte Punkt, den wir mitnehmen können, der Heilige Geist ruft zur Umkehr. 最后一点就是第三点，就是圣灵呼唤我们悔改。 Petrus macht in seiner Predigt ganz klar den Zusammenhang zwischen der persönlichen Umkehr.Und der Empfang des Heiligen Geistes klar. 彼得呢，特别的，书记公。 Er macht den Zusammenhang zwischen Umkehr und dem Empfang des Geistes klar. 彼得呢，就是把悔改和圣灵之间的关系又强调了一下，讲了一下。我要念这段经文。这是在《使徒行传》第二章第三十八节里的话。彼得说：“你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必须受所赐的圣灵。” Und genau dieser Zusammenhang besteht auch heute noch. 正是就是这样的关系，我们今天也是存在的圣灵和悔改的关系。 Der Empfang des Heiligen Geistes ist an keine andere Bedingung geknüpft als nur an die Umkehr. Also die Bedingung für den die Bedingung ist die Umkehr und das Bekenntnis zu Jesus Christus und die Vergebung der Schuld. 还有就是要认我们认我们的罪。 Und das gilt auch für diejenigen von uns, die schon lange Christen sind. 这也适合于就是我们当中很长时间也是基督徒的人们。 Auch wenn wir schon lange Christen sind, dann haben wir manchmal das Gefühl, dass wir in unserem Leben den Heiligen Geist eingegrenzt und zurückgedrängt haben. 虽然我们已经很长时间是基督徒了，但是有的时候有这样的感觉，就是不想接受圣灵，去抵触他，去推掉他。 Und wenn es dir so geht, dass du das Gefühl hast, du bist zwar Christ, aber du hast dich von Gott entfernt. 虽然当你有这样感觉的时候，虽然你是基督徒，但是你远离神了。 Dann brauchst du nicht etwa ein geheimnisvolles Ritual vollziehen, um wieder neu mit dem Geist Gottes erfüllt zu werden. 这个时候呢，你并不需要一个神秘的宗教礼仪，让圣灵重新回到你身上。 Sondern wir haben jeden Tag wieder neu die Möglichkeit, dass wir Gott unsere Schuld bringen, dass wir sie bekennen und dass wir umkehren und unser Leben wieder ganz neu auf ihn ausrichten. 我们每天都有这样的机会，就是我们来悔改，我们来领受圣灵。 Und dass wir unser Leben wieder neu auf ihn ausrichten. 我们的生命呢，按照这个耶稣的样式来调整， 以神为中心。 Wir müssen nur einmal in unserem Leben eine Entscheidung für Jesus treffen, um gerettet zu werden. 我们在一生里头有会有这样的一个时候，我们想跟从主耶稣，想要受洗，就是想决志。 Aber wir dürfen immer wieder neu umkehren und uns auf Jesus ausrichten, um wieder neu seinem Geist Raum geben zu können. 这个时候我们需要再一次的调。 Um wieder uns neu auszurichten und seinem Geist Raum geben zu können. 我们要重新调整我们的生命，然后让主耶稣的灵又重新回到我们的心里，有这个空间给他。 Und hier lesen wir in der Predigt von Petrus, dass er sagt: Kehrt um und lasst euch taufen. 我们再看一下这个经文，就是悔改和受洗。 Und ich freue mich sehr, dass auch vier Geschwister von Darmstadt in 14 Tagen in Frankfurt auch durch ihre Taufe bekennen möchten, dass sie diese Umkehr vollzogen haben. 我非常的高兴，两周后，在座的有将来的兄弟姊妹会被受洗，他们愿意悔改，愿意接受主耶稣。 Und bei dieser Taufe wird deutlich, wird nach außen ein Bekenntnis gezeigt, was innen passiert ist.Weil wir können ja nicht in die Menschen reinschauen. 在这个时候呢，这些属内这些这些人们呢，会将自己内心的这个相信向大家做一个外在的见证。他们是相信主耶稣的。 Und ich freue mich sehr, dass diese vier und noch ein paar mehr von Frankfurt und anderen Städten an diesem Tag die Möglichkeit haben, den Namen von Jesus über ihrem Leben ausrufen zu lassen. 我很高兴，就是在座的四位兄弟四位朋友，或者是有更多的朋友，能够在法兰克福受洗，能够让主耶稣在他们的生命里做他们的主宰。 Und es ist mein Gebet, dass Ihr Vorbild uns alle dazu ermutigt, dass wir entweder zum ersten Mal oder vielleicht auch wieder neu uns ganz zu Jesus bekennen. 也让我们祷告这些新的那个主内的弟兄姊妹作为我们的榜样，来赐我们勇气，让我们第一次的或再一次的来承认我们信靠主耶稣。 Und dass wir dadurch auch entweder zum ersten Mal den Geist Gottes empfangen können oder ihm ganz neu wieder neu Raum geben können. 无论是第一次或者是再次接受主耶稣进到我们的心里。 Ich möchte noch mit uns beten. 我想现在做祷告。 Ja, Vater, ich danke dir, dass wir jederzeit zu dir umkehren können, Herr. Und ich danke dir für die vier Geschwister, die bereit sind, ja, das auch zu zeigen, dass sie innerlich umgekehrt sind. Und ich bitte dich, dass jeder von uns doch diese Chance ergreift, Herr, dass wir entweder zum ersten Mal ganz neu sagen, jawohl,Ich möchte auch umkehren, ich möchte auch mit Jesus zusammen durchs Leben gehen. Oder dass wir ganz neu sagen, jawohl, ich möchte wieder neu dem Heiligen Geist in meinem Leben Raum geben. Und ich danke dir, dass wir diese Möglichkeit haben und dass du jetzt auch hier bist, dass du in unserer Mitte bist und dass du uns auch immer wieder Kraft gibst, dass wir zu unserem Wollen auch das Vollbringen dazu bringen können, Herr.Vielen Dank dafür. Danke jetzt auch für deine Gegenwart. Wir beten das in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. 为我愿为 我也许先读一段神的话，是关于我们基督徒的奉献。耶和华上帝说，我不从你家中取公牛，也不从你圈中取小羊，因为树林中的百兽是我的，千山上的牲畜也是我的，世界和其中所充满的都是我的。你们要以感谢为祭献给我，创造宇宙和其中万物的神，既是天地的主，就不住人手所造造的殿，也不用人手服侍，好像缺少什么，自己倒将生命气息万物赐给人。我们基督徒的奉献，是我们基督徒那向神表示我们感恩的一种方式，也是向我们与人一起来分享神的爱，也愿神来悦纳我们的奉献，也把我们的奉献用在他的福音的事工上。所以我们基督徒你要乐意奉献的，我们后面设的有一个奉献箱，对，你在崇拜结束之后你可以随意奉献。如果你要不是基督徒，你要不明白奉献的意义，那么就请不必奉献，好吗？好，我们现在来一起来起立，我们来诵读主导文。好，请。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上如同行在天上，我们日用的饮食今日赐给我们，免我们的债如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度权柄荣耀全是你的，直到永远，阿们。我们继续保持站立，向由丹尼尔牧师我们祝福。两分钟的默祷的时间，好吗？欢迎我们的新朋友，我们今天我们是我们第一次主日崇拜，所以来主日崇拜我们都是第一次。所以这位新朋友，我们这样说，我们说假如在过去半年里面没有说来我们查经班的查经聚会的，我们都作为新朋友今天来欢迎，好吗？要不可以麻烦你们 站起来一下，就说我们有一些特别对新来的朋友，我们也准备了一些小的礼物可以送给你们。如果你们想做自我介绍，我非常欢迎你们做自我介绍，让我们大家来认识你。如果对你们要不对不想介绍也没关系，对对对，那个好，你们都大部分都是最近都是来过查经聚会的啊。哎，我们那个什么，要不先从这个从法兰克福来这三位弟兄姊妹这开始好吗？秦荣，你可以简单介绍一下，或者这边是对吴清荣弟兄、王梅姊妹，他们是对夫妇两位，对，还有旁边是杏梅姊妹，都是他们从法兰克福教会今天专门过来的。好，谢谢你们，谢谢。OK， 好，那边好，欢迎。好，那边还有清华，麻烦。对对，如果对讲人家不认识毛清华的话，应该知道毛怀阳的话是我们应该是查经班最早正式确认的第一任主席，应该是过去最早之前我们没有确认过主席。毛怀阳是原来一直在我们查经班服侍的，后来到了海德堡，就说他的愿望也一直让他的姐姐也来认识神，由于他已经得到这个真的认识神的福分，所以说他特别盼望他的姐姐能真正来认识神，就是我们也真是特别高兴他今天来到我们中间，好吗？wir haben heute noch einige deutsche Geschwister, ja. Möchten Sie sich noch kurz vorstellen, vielleicht? Ja? Ja, okay. Okay, ja. Ja, okay, ja, gut, okay. Von Darmstadt Mission, Stadtmission Darmstadt, ja, okay. Vielen Dank, dass Sie kommen, ja. Ja. Ich weiß nicht, Johannes und Roland?Wollt ihr noch ein bisschen vorstellen? Euch auch vorstellen? Oder? Oh, nicht. Okay, vielleicht wir kennen meistens schon, ja, das, ja, der Mann von Zoyen und dann auch der Mann von Chen Lan. Ja. Okay, gut. Hat noch andere Sachen? Nicht so viel. Wir haben eine sehr kurze Geschichte. Wir sind ein Chajing-Ban.如果你们第一次要来参加主日崇拜，你们要看到也许有时候讲道的时候有的好多可能也不一定说听得特别明白，但我们还有查经班，每星期我们这聚会的时间你们可以看到，特别最重要的聚会是每个周五的晚上就在旁边的小房间里面7:30我们可以一起来读圣经，我们可以更多的认识神。另外其他有其他的崇拜聚会一个都是每个月第一个主日的主日崇拜，就像今天是一样，下个月7月份的第一个周日还有这样同样的主日崇拜，然后在周中间的话还有星期天一个12点的一个祷告会，地点的话我们都有周报，我们会随时在通知这个地点，大部分是在我们家，然后一个读经会是一个学生团契，是星期三的晚上，这个可以和那个远程联系，就说如果你们要是说希望收到我们查经班一些消息的话，可以告诉这个解军呢，他有 email 地址，你们可以把 email 地址告诉他，会随时我们有什么活动都会通过解军会发给大家，好吗？好，我们欢迎你们真的再来我们的主日崇拜，也参加我们的查经的聚会，真是让我们来一起来认识上帝。我们外面备用的还有一些茶点，待会儿可以对我们到外面在茶点的时候我们可以再继续交谈，好吗？另外有一点要需要注意的是什么，他们史达特米西用也特别提出来， 就是说特别星期天和星期五晚上的场景聚会结束之后，我们在里边问题不大，特别出去这个房子以后，在那个大厅里面，在那外面的话，尽量大家稍微保持安静一些，为了附近还有别的居民，又说是为了避免影响大家，好吗？好，谢谢大家来，也欢迎以后大家再继续来和我们一起认识上帝，好吗？好，谢谢。